Abschnitt 4 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 2 – Die Ausrüstung Teil 2. Wir hatten zwei Schlafsäcke, von denen jeder so eingerichtet war, dass er drei Mann fassen konnte. Dies ist sehr zweckmäßig, indem ein Sack für drei Mann natürlich bedeutend leichter ist als drei einschläfrige Säcke. Und außerdem ist ein solcher viel wärmer, indem drei Männer in demselben Sack sich gegenseitig erwärmen. Einen noch größeren Vorteil würde man in dieser Hinsicht durch einen Sack für die ganze Expedition erzielt haben. Dies mochte ich jedoch nicht wagen, denn wenn der Schlitten, auf welchem dieser eine Sack lag, in eine Eisspalte fiel, so würden wir ohne jeglichen Schutz gegen die Nachtfröste dastehen, während wir, falls einer der drei schläfrigen Säcke verloren ging, doch nicht ratlos waren. Zur Not konnten nämlich vier Mann in dem einen Sack schlafen, man hätte dann allerdings abwechseln müssen. Nach oben zu waren die Säcke mit einem mützenartigen Deckel versehen, die vermittels zweier Riemen zugezogen werden konnten. Solange die Kälte nicht allzu fühlbar war, pflegte es mit diesen geschlossenen Deckeln warm zu werden. Sobald es aber kälter wurde, waren wir froh, so weit zuschnüren zu können, als die Riemen reichten. Durch die Spalte, welche trotzdem blieb, hatten wir immerhin Ventilation genug. Von der kühlen Nachtluft, die in Grönlands Innerem weht, brauchte nicht viel in die Säcke zu dringen, um die Kälte empfindlich werden zu lassen. Um die Schlafsäcke gegen Feuchtigkeit zu schützen, hatte ich Bezüge aus dünnem Wachstuch anfertigen lassen. Sobald wir aber auf das Inlandseis kamen, wurden diese Bezüge kassiert. Luftkissen aus Kautschuk als Unterlage für die Säcke hielt ich nicht für notwendig, da die Säcke aus Rentierfell waren und da diese Luftkissen ziemlich schwer sind, ist es natürlich ein Vorteil, wenn man sie entbehren kann. An Kleidungsstücken hatten wir, mit Ausnahme einiger Reservegegenstände, nicht viel mehr mit als das, worin wir die ganze Zeit, seit wir Norwegen verlassen hatten, gingen und standen. Ausgenommen zwei Pesker-Pelze mit dazugehörigen Beinkleidern aus Rentierfell, welche die Lappen mit hatten, und einer kleinen, mit Eichhornfell gefütterten Jacke, die ich mitnahm, freilich fast ohne Verwendung dafür zu haben, hatten wir keinerlei Pelzbekleidung mit, sondern waren von Kopf bis Fuß in Wolle gehüllt. Am bloßen Leibe trugen wir dünne wollene Hemden und eben solche Unterbeinkleider. Dann kam eine dickere, isländische wollene Unterjacke und darauf das Oberzeug, das aus einer Jacke für den Oberknöpfe, Kniebeinkleidern und Schneesocken für die Beine bestand und aus norwegischem Vries verfertigt war. Diese Bekleidung erwies sich als äußerst praktisch. Wollenes Zeug ist bei Strapazen wie überall das Gesundeste, indem es der Transpiration freien Durchgang gewährt, wohingegen Leinen, Baumwolle sowie Fellbekleidung dieselbe hemmen. Vor allen Dingen mussten wir es natürlich vermeiden zu schwitzen, da dies bei starker Kälte leicht eine Abkühlung mit erfolgendem Erfrieren zur Folge haben kann. Wir mussten deshalb lieber allmählich, wenn wir warm wurden, von unseren Bekleidungsstücken ablegen, und so konnte es sich ereignen, dass die Mitglieder der Expedition bei einer Kälte von 20 bis 30 Grad nur mit einer wollenen Unterjacke bekleidet waren und dabei schwitzten wie an einem Sommertage. Bei Wind sowie in Schnee- und Regenwetter pflegten wir über den wollenen Anzügen ein leichtes Kostüm von einer Art dünnem, braun gefärbten Segeltuch oder ähnlichem Stoff zu tragen, das so imprägniert sein sollte, dass es wasserdicht war, was übrigens keineswegs der Fall war. Bei Wind und in Schneewetter war dies Kostüm freilich ausgezeichnet, und wir benutzten es viel auf dem Inlandseise. Es schützte vorzüglich gegen das feine Schneegestöber, das dem Staube gleicht und in alle Poren des wollenen Zeuges dringt, um es schließlich, wenn es schmilzt, völlig zu durchnässen. An der Jacke dieses Segeltuchkostüms war eine Kapuze angebracht, die man über den Kopf ziehen konnte, und die so groß war, dass man das ganze Gesicht damit bedecken und es auf diese Weise vortrefflich gegen den Wind schützen konnte, der bei einer scharfen Kälte oft sehr beißend und durchaus nicht ungefährlich für Wangen und Nase war. Als Fußbekleidung benutzten wir außer gewöhnlichen Schuhen, Pechdrahtschuhen, auch die in Norwegen allgemein bekannten Laupasko, die aus rohen Häuten oder, wie die unseren, aus gegerbtem Leder verfertigt sind. Die Sohlen bestehen aus einem Stück weichen Leders, das an den Seiten in die Höhe gebogen und mit einem Stück Oberleder auf der Oberfläche des Fußes zusammengenäht ist. Ungefähr auf dieselbe Weise, wie die Lappen und Finnen mit ihren Komagern und die Eskimos mit ihren Kamikern verfahren. Etwas Ähnliches habe ich übrigens auch auf Island gesehen, obwohl die Schuhe hier hässlicher und klotziger gemacht waren als bei uns. In diesen Laubhaarschuhen trugen wir ein paar dicke, gewalkte, wollene Strümpfe sowie ein paar dicke Überstrümpfe von Ziegenhaar, das außerdem vorzugt, dass es warm hält, auch gleich dem Queckgras, Carex vesicaria, der Lappen, die Eigenschaft besitzt, alle Feuchtigkeit an sich zu ziehen und die Füße trocken zu halten. Diese Laubhaarschuhe eignen sich vorzüglich als Fußbekleidung bei Benutzung von Ski und Truge. Sie sind stärker als Hautschuhe, Hutzko, Fußnote. Schuhe aus roh gegerbten oder auch ganz rohen Ochsenhäuten mit Haaren darauf. Sie werden ebenso wie die Finnenschuhe der Lappen in Norwegen ganz allgemein zum Skilaufen verwendet. Ende der Fußnote. Und Finnenschuhe haben aber den Nachteil, nicht so warm zu sein wie diese. So konnte es zum Beispiel vorkommen, dass wir am Abend Mühe hatten, die Schuhe von den Füßen zu ziehen, indem Strümpfe, Überstrümpfe und Schuhe fest aneinander gefroren waren. Die beiden Lappen hatten jeder zwei Paar Finnenschuhe mit und noch eines außerdem, welches von dem jüngsten Lappen zum Geschenk für mich bestimmt war. Diese Finnenschuhe sind, wenn sie gut sein sollen, aus der Haut der Beine des Rentierochsen gemacht. Die Fellstücken werden mit den Haaren möglichst 24 Stunden in eine starke Borkenlauge von Birkenrinde oder dergleichen gelegt oder auch mit Teerwasser gegerbt. Das Fell der Hinterbeine wird zu den Sohlen und Seiten verwendet, während aus dem Fell der Vorderbeine die Oberstücke verfertigt werden. Diese Fellstücken werden so zusammengenäht, dass die Haare nach außen wenden. Ähnliche Schuhe verfertigt man auch aus dem Stirn- und Kopffell der Rentiere. Diese Schuhe, die gewöhnlich Skaller genannt werden, sind wärmer als die vorhin erwähnten, aber nicht so haltbar. Diese Finnenschuhe, bei denen also die Haare nach außen stehen, sind sehr warm und eignen sich vorzüglich zum Skilauf. Die Lappen füllen sie mit Queckgras, Carex vesicaria, und stecken ihre Füße nackt ohne Strümpfe hinein. Der Grund, weshalb ich nicht selber solche für die Mitglieder der Expedition mitgebracht hatte, lag in meiner Befürchtung, dass sie der Nässe zu sehr ausgesetzt sein würden, was sie nicht vertragen können. Die Finnenschuhe müssen in der Beziehung sehr sorgfältig behandelt werden, wenn sie nicht sehr bald ruiniert werden sollen. Von Feuchtigkeit merkten wir freilich nicht viel. Die Finnenschuhe, die ich von Balto erhielt, zog ich einige Meilen von der Ostküste entfernt an und benutzte sie fast den ganzen Weg bis zur Westküste. Dann trug ich sie während des Winters viel, und selbst als ich sie nach Norwegen mit zurückbrachte, waren sie nicht verschlissen. Das ist sehr viel, wenn man in Betracht zieht, dass sie nicht neu waren, als ich sie erhielt. Balto hatte sie schon während des vorhergehenden Winters benutzt. Ich überzeugte mich auf diese Weise zur Genüge von der Zweckmäßigkeit der Finnenschuhe auf Reisen wie der unseren und kann sie für solche Zwecke auf das Wärmste empfehlen. Sie wiegen ganz verschwindend wenig, sodass man, ohne es zu merken, ein oder zwei Paar als Reserve mitnehmen kann. Wie bereits erwähnt, müssen sie freilich, wenn sie halten sollen, gut behandelt werden. Sind sie nass geworden, so soll man sie am liebsten vor dem Schlafengehen umwenden, sodass die Haarseite nach innen kommt, sie dann anziehen und die Nacht über damit liegen. Auf diese Weise trocknet die Fellseite und das ist das Wichtigste, um das Ausfallen der Haare zu vermeiden. An den Händen trugen wir große wollene Fausthandschuhe, sogenannte Lovanter. Über diese pflegten wir bei starker Kälte oder bei Wind große Fausthandschuhe aus Hundefell mit der rauen Seite nach außen gekehrt zu tragen. Die Lappen benutzten gewöhnliche Lappewanter aus Rentierfell mit der Haarseite nach außen. Wenn man diese Handschuhe mit Queckgras füllt, wie die Finnenschuhe, so sind sie sehr warm. Für die Benutzung und Behandlung von Instrumenten und Zeichengerätschaften brachte ich wollene Fingerhandschuhe mit. Auf den Köpfen hatten wir Mützen aus wollenem Stoff, die zum Herunterklappen über Ohren und Nacken eingerichtet waren. Außerdem hatten wir Kapuzen von Fries und die bereits oben erwähnten Kapuzen an unseren Segeltuchjacken. Wenn wir dies alles aufhatten, so war unser Kopf gegen die schärfste Kälte, ja, gegen den beißendsten Wind wohl verwahrt. Von großer Bedeutung für eine Schlittenexpedition sind Schneebrillen, um einer Schneeerblindung vorzubeugen. Was es zu bedeuten hat, wenn man eine solche Kleinigkeit vergisst, davon gibt Meisejus Expedition nach Novaya Zemlja im Jahre 1839 ein deutliches Beispiel, in dem der Mangel an Schneebrillen die Ausführung der ganzen Expedition verhinderte. Wir wandten Brillen aus dunklem, rauchfarbigem Glas an, teils ohne, teils mit Körben von Drahtgeflecht an den Seiten, um gegen das unten und von den Seiten eindringende Licht zu schützen. Ich selber benutzte hauptsächlich eine Brille von letzterer Form, die ich von Nordenskjöld erhalten hatte und die ich vorzüglich fand. Außer diesen Brillen mit dunklem Glas wurden auch Brillen von schwarzem Holz, die vor jedem Auge eine horizontale Spalte hatten, benutzt, ähnlich den Brillen, deren sich verschiedene Polarvölker bedienen. Diese Form von Brillen ist außerordentlich zweckmäßig und hat den Vorzug vor den anderen, dass sie keine Gläser haben, welche bei feuchter Luft beschlagen und den Augen hinderlich sind. Auf der anderen Seite dagegen haben sie den Nachteil, dass sie den Gesichtskreis sehr beschränken. Besonders wenn man sich auf Schneeschuhen bewegt, hat es seine großen Schattenseiten, den Boden unter sich nicht sehen zu können. Diesem Übelstand könnte vielleicht durch eine vertikale Spalte, die quer über die Horizontale läuft, abgeholfen werden. Unser Zelt, das Leutnant Ryder in Kopenhagen mir freundlich verschafft hatte, ließ sich so einrichten, dass es in 5 Stücken voneinander genommen werden konnte. Es bestand aus 2 Seitenstücken, 2 Endstücken und dem Boden, der aus wasserdichtem Segeltuch verfertigt war. Bei dieser Einrichtung war ich darauf bedacht gewesen, alle Teile des Zeltes während einer Segelfahrt als Segel für unsere Schlitten benutzen zu können. Aber die Seiten und Endstücke des Zeltes waren von so dünnem, leichtem Baumwollstoff, dass ich fürchtete, der Wind könne sie zerreißen. Und es würde, gelinde gesagt, unangenehm gewesen sein, auf die Weise das Zelt einzubüßen, obendrein bei einer solchen Kälte und einem solchen Schneegestöber, wie wir es hatten. Der Baumwollstoff, aus dem das Zelt bestand, leistete uns übrigens vorzügliche Dienste, sowohl gegen Regen als auch gegen Wind und Schnee. Und da es notwendig ist, dass das Zelt des Gewichtes halber aus so dünnem Stoff wie möglich angefertigt ist, so möchte ich künftigen Expeditionen den Rat geben, das ganze Zelt mit dem Fußboden, der freilich gleich dem unseren aus wasserdichtem Segeltuch bestehen muss, zu einem einzigen zusammenhängenden Stück zusammennähen zu lassen. Dies erhält so die Form eines Sackes und hat nur eine einzige Öffnung, nämlich die Zelttür, und 2 Löcher im Boden für die Zeltstangen, welche durch diese hindurch in den Schnee festgerammt werden. Ist das Zelt auf diese Weise eingerichtet, so kann man den starken Segeltuchboden ebenso gut als Segel benutzen, indem man das übrige dünne Zelttuch zusammengebunden an der Vorderseite herabhängen lässt. Hierdurch vermeidet man die Unannehmlichkeit, unter der wir litten, dass nämlich durch die Ritzen, welche infolge des Zusammenschnürrens der verschiedenen Stücke entstehen, der Schnee ins Zelt hineindringt. Bei uns war das weniger praktisch eingerichtet und es konnte bei Schneegestöber vorkommen, dass wir, wenn wir am Morgen die Köpfe aus den Schlafsäcken heraussteckten, diese vollständig mit Schnee bedeckt fanden. Der Raum in unserem Zelt war gerade groß genug, dass unsere beiden 3 schläfrigen Schlafsäcke Platz auf dem Fußboden hatten, wenn sie so hingelegt wurden, dass die Öffnung des einen nach derselben Richtung hinlag wie der Boden des anderen Sackes. Die Zeltstangen, 3 an der Zahl, 2 aufrechtstehende und 1, welche längs des Firstes lag, waren aus Bambusrohr und erwiesen sich als sehr brauchbar. Die beiden kleineren wurden natürlich auch zu Skistäben verwendet. Die Pardunen wurden vermittels eiserner Haken befestigt, die eine breite blattförmige Klammer hatten, welche Widerstand gegen den Schnee leisten konnte. Das genaue Gewicht unseres Zeltes, nachdem ich es durch verschiedene Änderungen bedeutend verringert hatte, ist mir leider entfallen. Ich entsinne mich jedoch, dass es mit Pardunen, Zelthaken und Stangen ein Gewicht von 8 Kilogramm nicht überstieg. Es stand sehr fest im Schnee, bei stürmischem Wetter befürchteten wir freilich mehrfach, dass es springen würde, und ich möchte deswegen gute Sturmpardunen empfehlen. Wir hatten allerdings auch einige, aber ein paar davon sprangen oben beim Befestigungspunkt und waren nachher nicht wieder auszubessern. Der Kochapparat spielt auf einer Schlittenexpedition eine äußerst wichtige Rolle, denn er soll uns, wenn alles gefroren ist, jeden Tropfen Trinkwasser liefern, den wir nicht vermittels unserer Leibeswärme schmelzen können. Vor allen Dingen kommt es bei dem Kochapparat darauf an, dass er das Brennmaterial vollständig ausnützt. Das heißt, dass es so vollständig wie möglich verbrennt und so die dadurch entwickelte Wärme bis aufs Äußerste ausgenutzt wird. Das Gewicht eines der wichtigsten Teile der Bagage kann dadurch auf ein Minimum reduziert werden. Als Brennmaterial steht zweifelsohne der reinste Spiritus unübertroffen da. Außer anderen Vorzügen wie Reinlichkeit etc. hat er den, wenigstens in der Praxis, im Verhältnis zu seinem Gewicht die größte Wärme zu geben. 2 Schattenseiten sind jedoch damit verknüpft. Einmal, dass er infolge seiner Eigenschaft als Flüssigkeit leicht verschüttet werden kann, was jedoch durch sichere Behälter und starke Hähne sowie eine vorsichtige Behandlung zu vermeiden ist. Ferner, dass er trinkbar ist und unter kritischen Verhältnissen zu einer großen Versuchung selbst für den Besten werden kann. Dies lässt sich freilich verhindern, indem man ihn durch Zusatz von Methylalkohol unschmackhaft macht, wie wir es taten. Die Idee zu unserem Kochapparat hatte ich ursprünglich demjenigen entnommen, der bei Greelys Expedition, siehe seinen Bericht, Seite 207, angewandt wurde und nach mehreren mit meinem Freund Kant L. Schmelig in dessen chemischen Laboratorium angestellten Versuchen blieben wir bei dem in oben stehender Figur abgebildeten Apparat stehen. Die Einrichtung wird aus dieser Zeichnung hoffentlich leicht ersichtlich sein. Der unterste Raum enthält eine Spirituslampe mit 6 Dochten. Die Luft dringt durch im Boden befindliche Öffnungen in solcher Menge ein, dass sie eine vollständige Verbrennung bewirkt. Gleichzeitig muss sie durch die Flammen oder in der Nähe derselben passieren und wird auf diese Weise verbrannt oder erwärmt, sodass keine kalte Luft in den Apparat hineinkommen kann. Ist Letzteres aber notwendig, zum Beispiel falls der Wärmeraum oder der Spiritusbehälter zu stark erhitzt wird, was leider oft bei uns der Fall war, so lässt sich durch Öffnen von drei Löchern in den Seiten des Wärmeraums kalte Luft neben den Flammen zuführen. Das Kochgeschirr, das auf den Wärmeraum gesetzt wird, ist aus verzinntem Kupfer. Es ist hoch und zylinderförmig. Durch die Mitte geht ein gleichfalls aus Kupfer bestehender Schornstein, durch den die erwärmte und verbrannte Luft aus dem Wärmeapparat bis unter den Boden eines breiten, flachen Kupfergeschirrs aufsteigt, das auf dem Kochgeschirr steht und nur zum Schmelzen von Schnee dient. Nachdem die Luft jedenfalls einen großen Teil ihrer Wärme dem Schornstein im Kochapparat und dem Boden des Gefäßes, das darüber steht, mitgeteilt hat, entweicht sie dann wieder durch Löcher an den Seiten unter diesem Geschirr. Der untere Kochtopf wie das obere Gefäß sind an den Seiten durch dicken Filz beschützt. Das obere Gefäß ist außerdem mit einem Deckel bedeckt. Bei Schnee von ungefähr minus 40 Grad und einer Luft von ungefähr gleicher Temperatur bedürfte es etwa einer Stunde, bis sich das Kochgefäß mit kochender Schokolade und das obere Geschirr mit Wasser gefüllt hatte, dessen Temperatur ein wenig über dem Schmelzpunkt betrug. Ich hatte dann volle 5 Liter Schokolade und nicht ganz 4 Liter Wasser. Hierzu hatte ich, wenn ich vorsichtig war, ungefähr 0,35 Liter Spiritus oder ein wenig mehr verbraucht. Bei einigen Versuchen, die von Professor Sophus Torup nach unserer Rückkehr auf dem physiologischen Laboratorium in Christiana angestellt sind, hat es sich gezeigt, dass unser Kochapparat selbst unter günstigen Verhältnissen nur 52% von dem Brennwert des verbrauchten Alkohols ausnutzt, was eine sehr schlechte Ausnutzung des Brennmaterials bedeutet. Frühere Expeditionen sind doch in dieser Beziehung kaum günstiger gestellt gewesen. Fußnote: Die von Greeley angegebenen Daten über den Kochapparat, der auf der von ihm geleiteten Expedition in Anwendung kam, lauten ein wenig sonderbar und die angeführten Zahlen müssen unkorrekt sein, denn danach müsste man bei diesem Kochapparat 95% von dem Brennwert des verbrauchten Alkohols ausnutzen können, was eine Unmöglichkeit ist. Noch sonderbarer sind die von Payer mitgeteilten Daten, denn nach diesen sollte man mit dem Kochapparat auf der Tegetthoff-Expedition mehr als 100% von dem Brennwert des Alkohols ausgenutzt haben. Ende der Fußnote. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Spiritusverbrauch durch fortgesetzte Verbesserungen in bedeutendem Grade verringert werden könnte. Um auch die Körperwärme zum Schmelzen zu verwerten, hatte jeder Mann eine Flasche von dünnem Eisenblech zum Füllen mit Schnee bei sich, die man infolge ihrer flachen, abgerundeten Form ohne alle Beschwerde auf der Brust tragen konnte. Der Proviant einer Schlittenexpedition muss im Wesentlichen aus getrockneten Nahrungsmitteln bestehen, da diese im Verhältnis zu ihrem Gewicht am nahrhaftesten sind. Hermetische Sachen sind zwar gesunder und leichter zu verdauen, haben aber ein zu großes Gewicht, sodass man sie nur in geringem Maßstabe verwenden kann. Ich hatte im Voraus berechnet, dass wir pro Tag ein Viertelkilo oder etwas mehr gedörrtes Fleisch, ein ebensolches Quantum Fett sowie ein etwas größeres Quantum gedörrtes Brot gebrauchen würden. Dazu kamen dann verschiedene andere Sachen, wie Schokolade, Zucker, Fleischpepton, Erbsensuppe etc., sodass sich die Ration pro Kopf täglich auf 1 Kilogramm oder ein wenig mehr feste Nahrung belaufen würde. Unsere Tagesration pro Mann würde ungefähr folgendermaßen lauten: 200 Gramm Albuminstoff, 240 Gramm Fett, 230 Gramm Mehlstoff und Zucker. Nun berechnet man nach zahlreichen angestellten Versuchen, dass ein stark arbeitender Mann, zum Beispiel ein preußischer Soldat bei strengem Dienst, zu seiner Ernährung 191 Gramm Albuminstoff, 63 Gramm Fett, 607 Gramm Mehlstoff und Zucker gebraucht. Zieht man in Betracht, dass 100 Gramm Fett an Nährwert 230 Gramm Mehlstoff oder Zucker entsprechen, so würde unsere Tagesration sich im Vergleich hiermit folgendermaßen gestellt haben: 200 Gramm Albuminstoff, 63 Gramm Fett, 637 Gramm Mehlstoff und Zucker. Da nun infolge der starken Kälte, der wir ausgesetzt waren, das Bedürfnis nach Kohlehydraten stieg, dürfte unbestritten bleiben, dass unsere Tagesrationen nicht als überreichlich angesehen werden können. Doch glaube ich, dass sie trotzdem ausreichend gewesen wären, wenn wir nur die verschiedenen Stoffe in dem angegebenen Verhältnis gehabt hätten. Aber infolge eines Missverständnisses schlich sich in unsere Verproviantierung ein Fehler in Form eines Mangels an Fettstoff ein, der uns auf höchst unangenehme Weise fühlbar werden sollte. Herr Beauvais in Kopenhagen, der uns unser Pemmikan, gedörrtes Fleisch mit Fett vermischt, liefern sollte, hatte mir mitgeteilt, dass er Pemmikan auf amerikanische Weise zubereite. Ich hatte keine Gelegenheit, mündlich mit ihm hierüber zu sprechen, da ich aber von der Voraussetzung ausging, dass sein Pemmikan wie das gewöhnliche amerikanische zur Hälfte oder zum Drittel aus Fett und im Übrigen aus gedörrtem Fleisch bestehe, so bestellte ich das berechnete Quantum bei ihm. Im letzten Augenblick auf der Durchreise durch Kopenhagen erfuhr ich indessen, dass sein Pemmikan sorgfältig von allem Fett gesäubert sei. Dies war eine unangenehme Überraschung, da ich aber ein ziemliches Quantum Butter und Leberpastete mitgenommen hatte, so dachte ich, dass wir trotzdem fertig werden könnten. Das hielt jedoch ziemlich schwer, und so kam es denn, dass wir von einem förmlichen Heißhunger nach Fett verzehrt wurden, von dem sich niemand, der es nicht durchgemacht hat, eine Vorstellung machen kann. Beauvais gedörrtes Fleisch war übrigens vorzüglich. Ende von Abschnitt 4.